You shall pay, Black Prince. I shall place a curse of suffering on you that will doom you to a living hell. I curse you with my name. You shall be... Death Rock Radio. Came over me. It sticks to you, sticks to me. Thank you.

tust nur, weil die Gabel sich bewegt. Du isst nur, weil die Gabel sich bewegt. Weil du existierst, aber nicht lebst. Du isst nur, weil die Gabel sich bewegt. Nur weil die Gabel sich bewegt. Ob man nur existiert oder auch lebt, interessiert uns nicht. Verstehst, was du unter Vorstellungskraft verstehst, ist gerade das, was vor dir steht. Nur was wir bei Tageslicht sehen, nur was wir bei Tageslicht sehen. Und ob man reflektiert oder nur schläft, interessiert uns nicht. такой же, как и ты. Все такие, как и я, такой же.